jedes schwere Gewicht. Er lässt den Tag aus der Pflicht. Der Mond steht steil und tut wieder nichts. Schließ die Augen und denk an dich. Ist jemand da, wenn dein Flügel bricht, der für dich schien, der dich beschützt, der für dich wacht, dich auf Wolken trägt, für dich die Sterne zählt, wenn du schläfst. Ich versuch, mir einen Traum vorzuprogrammieren und stell mir vor, du kämst zu mir. Ich sollte aufhören, mein Hirn zu strapazieren. Du bist dort und ich bin hier. Ist jemand da, wenn dein Flügel bricht, den für dich schient, der dich beschützt, der für dich wacht, dich auf Wolken trägt, für dich die Sterne zählt, wenn du schläfst. Wenn du schläfst.